Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 54 und ich bin der Andi. Man muss etwas zu sagen haben, wenn man reden will, sagte der Goethe, der Johann, der Wolfgang von. Mit dieser Erkenntnis könnte ich mich für heute auch gleich wieder verabschieden. Oder ihr euch. Diese Konserve ist eher bitterer Natur. Ich lasse mich über Politik und die Flutkatastrophe aus. An mehreren Tagen in einem multiplen Heute. Polemisch. Mir ist danach. Und ich habe mir ein Bier aufgemacht. Einfach so. Weil auch danach ist mir. Heute ist übrigens Mittwoch, der 14. Juli 2021 und es regnet sprichwörtlich Bindfäden. Und hört ihr, das stimmt eigentlich nicht, denn heute ist übrigens Freitag, der 16. Juli. Aber was ich euch jetzt erzähle, habe ich am Mittwoch, den 14. Juli geschrieben. Also ihr merkt, es ist ein multiples Heute und es ist ein wenig kompliziert. Egal. Heute ist also übrigens Mittwoch, der 14. Juli 2021 und es regnet sprichwörtlich Bindfäden. Bergischer Landregen quasi, wie Herbst. Als ich heute Morgen losfuhr, hatte es Nieselregen. Kurz nach dem Ortsausgang lag das Tal in dichtem Nebel, der auf dem Berg endete und dort konnte ich über das Leppetal hinwegsehen auf grüne Wälder, aus denen sich Nebel erhebt. Idyllisch. Prima für unsere ausgetrockneten Wälder, aber schlecht für so manchen Keller. Zu viel Wasser in kurzer Zeit und stellenweise macht sich plötzlich die Bodenfreiheit des Kompakt-SUVs bezahlt. Ja, das nächste Auto wird vermutlich elektrisch. Zwei Benzinfresser sind nicht mehr zeitgemäß. Eins fürs Grobe, den Urlaub, den Alibi-Hänger, das Schneechaos, die tägliche Kurzstrecke einer Person zur Arbeit – und ein Elektroauto für die kleineren Fahrten und den Arbeitsweg der anderen. Wir sind hier auf dem Land, da ist das so. So ein E-Auto ist grundsätzlich attraktiv. Allein schon, weil angeblich viel weniger kaputt gehen kann, soll, wird. Aber das haben andere ausführlich erklärt. Ich frage mich allerdings, wie das bei dem derzeitigen Wetter ist. Also, wenn da Wasser auf der Straße steht. Kann ich da mit einem Elektroauto durchfahren? Mit einem Verbrenner geht, solange kein Wasser in den Luftansaugtrakt kommt und der Auspuff ausreichend Druck hat, aber wie ist das mit einem Elektroauto? Das hat die Batterie meines Wissens unten drunter. Darf die komplett im Wasser sein oder gibt's dann einen Kurzschluss? Wie ist die Wattiefe eines Elektroautos im Verhältnis zu einem baugleichen Verbrenner? Das würde mich mal interessieren. Warum? Weil das Wetter nicht besser wird und der Klimawandel zukünftig für mehr überflutete Straßen sorgen wird. Vermute ich zumindest. Die moderaten Klimaschutzziele der EU sind Herrn Laschet schließlich zu forsch, also wird der Klimaschutz vermutlich weiter hinausgezögert und das Wetter wilder. Und jetzt ist ein Tag später, sprich der 15.07.2021. In NRW laufen die Talsperren über. Letzte Nacht traten Bäche über die Ufer, wurden zu Flüssen, Flüsse zu Strömen. Einige Bekannte mussten, wie ich las, ihre Häuser verlassen. Ihre Häuser stehen jetzt in einer Seenplatte. Die Sülz, ein Fluss hier im nächsten Tal, ist aus ihrem Bett. Nicht erst in Rösrath, auch schon hier in Hartegasse bei Lindlar. Auf der Sülztalstraße steht das Wasser. Der Fußballplatz liegt tiefer. Seine Sanierung liegt noch nicht lange zurück. Umsonst. Ich befürchte, er ist nicht mehr zu retten. Unter den Bodenfliesen in der Wohnung einer Arbeitskollegin ist ein See. Im Rigips an den Wänden zog das Wasser einen Meter hoch. Sie wohnt weit oberhalb eines bis gestern schmächtigen Bachs. Normalerweise. Und meine Holde? Sie versuchte gestern von der Arbeit nach Hause zu kommen und wählte extra den Weg über die Höhenzüge. Aber ein Tal muss sie immer durchqueren. Die ersten zwei Versuche scheiterten an Sperrungen wegen Überflutungen. Aus 30 Minuten wurden 2,5 Stunden. Hagen unter Wasser. Wuppertal unter Wasser. Das Ahrtal unter Wasser. Häuser eingestürzt, Hänge rutschen ab, Menschen sind tot oder vermisst. Und selbst wenn du eine Pumpe hast und mehr Wasser aus dem Keller pumpen könntest, als reinläuft, hast du Pech, wenn seitens der Netzbetreiber sicherheitshalber der Strom abgeschaltet wird. Erinnert ihr euch an die letzten Jahre, als einige Talsperren fast trocken fielen? Jetzt das krasse Gegenteil. Gerade laufen sie über, teils, wie schon erwähnt, unkontrolliert. Der Klimawandel. Extreme Ereignisse häufen sich gefühlt. Aber die Politik reagiert halbherzig. Dabei haben wir keinen kurzen Bremsweg. Wir fahren bildlich einen Supertanker. Da kannst du zwar die Maschinen stoppen und danach auf volle Kraft zurückschalten, aber bis der Kahn dann erstmal steht, das heißt keine Fahrt mehr macht, sind es ein paar Seemeilen. Aber wir laufen mit ihm gerade volle Kraft in den Hafen ein. Vermutlich wissen sie's und denken, nach mir die Sintflut. Und die kommt. Aber vorher posiert man am derzeitigen Hochwasserbrennpunkt und haut wahlwirksam einen Spruch raus. Vorzugsweise einen Satz, in dem zweimal das Wort solidarisch vorkommt. Ein Satz, wie zum Beispiel dieser. Wir werden die Betroffenen nicht alleine lassen, sondern als Land Hilfe leisten, damit NRW solidarisch zusammensteht und wir auch solidarisch die Folgen dieser Katastrophe gemeinsam bewältigen. Wer's wir? Wenn ich wir sage, meine ich wir, das heißt andere und ich. Aber was meint Herr Laschet? Wen meint Herr Laschet? Etwas wie, wir werden den Betroffenen mehr oder weniger schnell finanzielle Hilfen bereitstellen, damit sie anfangs über die Runden kommen. Sowas macht sich gut vor den Wahlen. Nach den Wahlen führen wir dann einen Flutsoli ein. Den könnt ihr Kleinverdiener dann ganz solidarisch bedienen, damit die Kohle wieder reinkommt. Solidarisch zusammenstehen und bildwirksam davorstehen sind zwei verschiedene Dinge. Und es ist ja nicht so, als wäre es nicht absehbar gewesen. Mindestens ein Wetterdienst sprach schon seit dem Wochenende davon, dass es derartige Probleme geben könnte. Vielleicht nicht in der eingetretenen Ausprägung, aber dennoch bedrohlich. Ich hätte von einem kompetenten Landesvater erwartet, dass er erkennt, dass da etwas auf uns zukommt und im Hinblick auf eine mögliche Katastrophe einen Krisenstab einberuft und weitere Kräfte in Bereitschaft versetzt, um gewappnet zu sein und um sofort reagieren zu können, wenn der Eintritt der Katastrophe absehbar ist. Weit gefehlt. Da war der Flutkatastrophenposer noch ganz anderer Ansicht und fuhr stattdessen zum Rannwanz nach Baden-Württemberg. Kürzlich sagte er etwas wie: Aus irgendeinem Grund ist das Klimathema plötzlich zu einem weltweiten Thema geworden. Offenbar nicht für ihn. Das nützte meinen Bekannten nix. Wo wir bei ihnen seinerzeit gegrillt haben, ist jetzt ein See. Und ob und wie und woher sie die angesprochene solidarische Hilfe bekommen, weiß man nicht. Denn Herr Laschet hat auch gesagt, weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Ach so. Na dann Tag 3. 16.07.2021. Der Damm der Bever-Talsperre hält. Die Ruhr-Talsperre läuft, wie am Vorabend prognostiziert, über. Eine Flutwelle ist vorprogrammiert, Evakuierungsmaßnahmen laufen. Die Steinbach-Talsperre ist instabil. Menschen starben in den Fluten. Menschen starben in ihren Häusern. Menschen verlieren alles, Menschen werden obdachlos. Jene Arbeitskollegin mit dem See unter den Fliesen, mit dem hochgezogenen Wasser im Rigips an den Wänden, sagt, ihr sei es schon fast peinlich, über ihre Schäden zu reden im Angesicht des Ahrtals. Die Wände aufschlagen lassen sei halt unbequem, aber da haben Menschen keine Wohnung mehr. Da gehe es ihr doch vergleichsweise gut. Das muss man erst mal sacken lassen. Und was macht Herr Laschet? Erst einmal eine Sonderkabinettssitzung frei nach dem Motto, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Da wird mutmaßlich besprochen, was man wahlwirksam anbieten kann, um dann pünktlich zur Mittagszeit zur Lage zu informieren. Ich bin nicht gespannt. Ich habe Internet, Twitter, Videos, Nachrichten, TV. Ich weiß, dass in Erftstadt Menschen starben, weil ihre Häuser unterspült wurden. Ich sah ein Video, in dem ein Haus auf einen Baum zutreibt und ihn fällt. Ein anderes, wo ein Typ mit seinem Auto durch die Fluten fährt, sich über einen Transporter vor ihm amüsiert, der aufschwimmt, bevor ihn dasselbe Schicksal ereilt. Menschen können so unsagbar dumm sein. Von einem Kanzlerkandidaten erwarte ich zu handeln, nicht zu labern. Pech gehabt. Allein die Vorstellung, dass dieser Mensch Kanzler wird und Einfluss auf die Geschicke unserer Bevölkerung hat, verursacht mir Übelkeit. Plötzlich Klimaschutz? Ich glaube aus demselben Grund wie plötzlich Luftfilter für Schulen. Die Bevölkerung mault, wird immer lauter und plötzlich ist die Angst, deswegen die Wahl zu verlieren, größer als die Zusicherungen an die Wirtschaft. Stünde diese Wahl nicht an, das heißt, hätte Herr Laschet sein Ziel bereits erreicht, gäbe es wohl weder das eine noch das andere, vermute ich zumindest, denn so schätze ich ihn ein, meine ganz persönliche Meinung, und ja, hoch ist ihn nicht. Und dann twitterte der Landtag NRW, dass im Landtag NRW ab sofort ein Gedenkbuch für die Opfer der Unwetterkatastrophe ausliege, in das sich Bürgerinnen und Bürger täglich zwischen 8 und 17 Uhr eintragen können. Welch Idee! Welch Geste! Ist es das, was bei der Sondersitzung herausgekommen ist? Ein Buch auf einem Holzhalter mit weißer Kerze im Glas links und einem Weißblumengesteck rechts? Und Trauerbeflaggung von heute bis einschließlich Montag für alle Dienstgebäude des Landes? Nun, ich habe ein empathisches Defizit. Möglicherweise verstehe ich es deshalb nicht. Ich plappere hier in dieses Mikrofon einigermaßen erschüttert über die Ereignisse und erinnere mich an meine Oma, die mir immer sagte, »Vor Feuer kannst du weglaufen, vor Wasser nicht«, die mir erzählte, wie es war, vertrieben zu werden, alles zu verlieren und neu anzufangen, allein mit einem Kleinkind. Opa war in russischer Gefangenschaft, vollkommen egal, lange her, die hatten nichts mehr und jetzt haben viele Menschen wieder nichts mehr. Wegen einer drohenden Klimakatastrophe, die die Tagesschau am 7.3.1995 thematisierte, von der sie sagte, dass man in 25 Jahren für unumkehrbaren Problemen stünde. Zitat: Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat vor einer Klimakatastrophe gewarnt. In einer heute Umweltministerin Merkel übergebenen Stellungnahme zur UN-Klimakonferenz in Berlin setzten sich die Forscher für die sofortige Verringerung des Kohlendioxidausstoßes ein. Jährlich müsse die CO2-Emission um 1% verringert werden. Wenn weiterhin die heutigen Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre gelangten, wäre ein Gegensteuern in rund 25 Jahren nicht mehr möglich. Zitat Ende. Also bekam das Frau Merkel unter der Kohl-Regierung 1982 bis 1998. 98 bis 2005 war Schröder an der Macht, aber der hatte sein eigenes Hochwasser. Seit 2005 regiert Frau Merkel, wohlgemerkt die, die 1995 die Stellungnahme erhielt und es daher hätte wissen müssen. Als Wissenschaftlerin. Die dieses Wissen hätte an ihren Kronprinzen vererben können, wenn, ja wenn. Manche Prophezeiungen treffen ein, auch wenn der Prophet nichts gilt im eigenen Lande. Menschen neigen dazu, auf Blender, Rattenfänger und gute Selbstinszenatoren hereinzufallen. Menschen, die grinsend heute dies und morgen das Gegenteil versprechen, je nach Publikum. Ich befürchte, das wird wieder passieren. Ungeachtet dessen, dass laut Taz Laschets gerade verabschiedetes Klimagesetz für 2030 weder Klimaneutralität vorsieht, noch einen Rückgang der CO2-Emissionen um 65%, wie sie auf Bundesebene geplant sind. Es sind gerade mal 55%. Zudem will Laschet bis 2038 noch über 750 Millionen Tonnen der extrem klimaschädlichen Braunkohle fördern lassen. Paris-kompatibel wären dem Bund zufolge maximal 280 Millionen Tonnen. Wirtschaft wichtiger als Gesundheit? Die Wirtschaft müsse entfesselt werden, hat wohl Herr Laschet neulich gesagt, wie zu lesen war. Dr. Eckart von Hirschhausen sagte hingegen bei Maybrit Illner, Zitat, »Wer glaubt, dass Wirtschaft wichtiger ist als Gesundheit, kann ja mal versuchen, sein Geld zu zählen, während er die Luft anhält. Diese Priorisierung von Wirtschaft, die geht mir derartig auf den Sack. Ich möchte es mal so deutlich sagen. Warum? Weil wir immer noch einer Wachstumsideologie anhängen, die krank ist. Es gibt Dinge, die sind irreversibel und ich glaube auch, dass das ein Denkfehler ist. Wenn man ein Ei in ein Wasserbad tut mit 42 Grad, dann ist es irgendwann hart. Wenn das Wasser abkühlt, wird's nicht mehr weich. Worauf bestehen wir? Wir bestehen auch wie ein Ei aus Wasser und aus Proteinen. Unser Hirn ist bei 42 Grad im Arsch. Ich werde jetzt sehr deutlich. Es ist irreversibel gestört. Warum geht jedes Fieberthermometer auf der Welt nur bis 41 Grad? Weil wir nicht mehr aushalten. Das heißt, es ist eine absolute Illusion, dass wir Menschen uns an Dinge gewöhnen werden. Damit haben wir uns lange sozusagen rausgeredet. Wir dachten, wir sind so reich, wir werden uns da irgendwie rauskaufen. Kein Mensch kann sich seine eigene Außentemperatur kaufen. Noch nicht einmal ein Privatversicherter und noch nicht mal ein Millionär. Und deswegen müssen wir dieses Thema global verstehen. Und dass wir in Deutschland eine verdammt hohe Verantwortung haben, weil wir mit anderen Industrienationen die Ersten waren, die diesen Dreck da nach oben gepustet haben, deswegen müssen wir auch die Ersten sein, die damit aufhören. Zitat Ende. Und was sagt Laschet? Zitat: Die Menschenleben, die in den Fluten verloren gegangen sind, sind unersetzbar. In Nordrhein-Westfalen haben nach jetzigem Stand mindestens 43 Menschen durch diese Katastrophe ihr Leben verloren. Es steht zu befürchten, dass es noch mehr werden. Zitat Ende. Wie viele waren es genau wegen der Corona-Politik? Mehr als 17.000. Kondolenzbuch? Trauerbeflaggung? Versteht ihr mich? Nur ein kleines bisschen? Jedes Menschenleben ist gleich viel wert. Eigentlich. Aber nicht für jeden. Und oder eine Halbmastbeflaggung. Wir sprechen uns im Herbst. Und mit dieser bitteren Erkenntnis endet diese Episode, während Gaffer und oder Politiker weiterhin aus Sensationsgeilheit die Rettungsaktion behindern. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 54 vom 17.07.2021. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @RadioKD entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi. Ach ja, und während die Feuerwehr irgendwelche Keller abpumpte oder das THW, pumpte das RWE den Tagebau Hambach ab, damit man wieder Braunkohle fördern kann, wie gehabt. Das Wasser leiteten sie in die Erft und, naja, die war ohnehin noch nicht hoch genug. Vermutlich. Aber was weiß ich schon.